Rettet die Rehe. Schon seit Tagen schneite es in der Abenteuerbucht und die Fellfreunde waren eifrig damit beschäftigt, ihre Hundehütten freizuschaufeln. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal so viel Schnee auf unseren Hundehütten lag. Meine ist frei. Ich bin auch fertig. Wir auch. Nur Marshall war mit seinen Gedanken ganz woanders, stapfte durch den Schnee, lief gegen eine der Hütten und fand sich unter einem Haufen Schnee wieder. Was war das denn? Holt mich hier raus! Die anderen merkten erst gar nicht, dass der kleine Feuerwehrhund feststeckte. Fertig! Alle Hundehütten sind freigeschaufelt. Naja, eine Hütte fehlt noch. Marshall hat mit seiner noch gar nicht angefangen. Wo ist Marshall? Gerade ist er noch hier rumgelaufen. Hier bin ich. Vergnügt steckte der Dalmatiner den Kopf aus dem Schneehaufen. Durch die Kälte war auch das Wasser rund um die Robbeninsel zugefroren, auf der Captain Tollpatsch wohnte. Durch den fröstelnden Frost ist alles so eisig eingefroren, dass ich mein Boot gar nicht brauche, um Fische zu fangen. Ich kann in der Abenteuerbucht einfach Eis fischen. Der Captain hatte ein Loch ins Eis geschlagen und hielt nun seine Angel hinein. Walross Walli hockte neben ihm und schaute gespannt zu. Wuhu! Ich habe gerade einen fantastisch frisch flippigen Flossenfisch aus der Tiefe geangelt. Captain Tollpatsch zog seine Angel mit so viel Schwung aus dem Wasser, dass der Fisch, der am Haken hing, gegen sein Gesicht prallte. Das kitzelt! Und dann zurück ins Wasser fiel. Sofort steckte Walli den Kopf in das Eisloch und holte den Fisch wieder heraus, der mittlerweile aber in einem Eisblock festgefroren war. Walli versuchte alles, um an den Leckerbissen heranzukommen, blieb aber mit seiner Zunge am Eisblock kleben und plumpste mit ihm ins Wasser. Na ja, Walli, beim nächsten Mal klappt das Eisfischen ganz bestimmt besser. Da war sich das Walross allerdings nicht so sicher. Doch nun riss Captain Tollpatsch verwundert die Augen auf. Da waren doch zwei Tiere auf der Insel. Siehst du das? Die Rehe sind auf der zugefrorenen Bucht ganz rüber bis zur Insel gelaufen. Wahrscheinlich sind sie auf der Suche nach Futter. Aber dort sind die Bäume auch ganz kahl. Jetzt sprangen die Tiere aufs Eis und landeten sofort auf der Nase. Oh, das Eis ist da drüben richtig rutschig für Rehe. Ich glaube, die sitzen fest. Und von allein kamen sie auch nicht mehr auf die Füße. So glatt war es. Komm, Walli, wir müssen ihnen helfen. Captain Tollpatsch und Walli schlitterten über das Eis auf die Rehe zu. Doch auch der Captain kam ins Rutschen und konnte sich gerade noch an dem Walross festhalten. Ha, danke, Walli. Oh, was ist denn jetzt los? Doch dann fand auch er sich auf dem vereisten Boden wieder. Wow, jemand muss den Rehen schnell helfen. Und uns auch. Und ich weiß auch, wen ich anrufe. Die Fellfreunde tobten vor der Einsatzzentrale im Schnee herum und bauten gerade zusammen einen Schneemann. Rubble formte mit seiner Schaufel die Kugeln. Der Schneemannbauch ist fertig. Achtung, er kommt! Und Rocky schoss sie mit Hilfe seines Katapults zu Marshall hinüber. Perfekte Landung! Ich habe auch schon die Arme besorgt. Eifrig steckte Marshall dem Schneemann dicke Äste in die Seiten. Ryder schaufelte gerade den Eingang zu den Garagen frei, als sein Pawpad sich meldete. Captain Tollpatsch. Oh, Ryder, die armen Rehe. Die Tiere lagen immer noch auf dem Eis. Oh, ja, ich verstehe. Na ja, das Eis ist glitschig und glatt und nun kommen sie nicht mehr hoch. Und als Walli und ich ihnen helfen wollten, da hat's mich auch erwischt. Sie brauchen Hilfe. Keine Sorge, Captain Tollpatsch. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Fellfreunde rannten sofort los, wie immer, wenn Ryder sie rief. Nur Marshall brauchte ein bisschen länger. Er steckte nämlich in einer Schneekugel fest und rollte den anderen hinterher. Die warteten bereits in dem gläsernen Fahrstuhl, als Marshall angekugelt kam. Achtung! Schneeball! Der Schneeball rollte in den Fahrstuhl und fiel dort auseinander. Wow! Das ist ja wie in einer Schneekugel! Wow! Der Fahrstuhl fuhr los und brachte die Fellfreunde hinauf in die Zentrale. Als sie oben ankamen, steckten alle in ihren Einsatzanzügen mit den Rucksäcken und Helmen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, trotz der Kälte. Wir haben einen Notfall in der Abenteuerbucht. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Rehe haben auf der Suche nach Futter versucht, die Bucht zu überqueren, aber das Eis ist viel zu glatt. Sie rutschen immer wieder aus und sitzen fest. Captain Tolpatsch wollte ihnen helfen, aber jetzt sitzt er auch fest. Wir müssen sie alle schnell an Land holen, bevor ihnen zu kalt wird und sie müde und hungrig werden. Zuma, wir brauchen dein Luftkissenboot und mit dem Rettungsring schleppst du die Rehe ab. Ab aufs Eis! Ich brauche noch ein Fahrzeug, das auf dem Eis fahren kann. Und den Hund, der dazugehört. Everest! Everest war eine weiße Husky-Hündin mit blauen Augen, die ebenfalls zur Paw Patrol gehörte, aber bei Jake auf dem Berg lebte. Gut gefangen, Everest! Die beiden spielten gerade Stöckchen werfen, als der Chip an dem Halsband der Hündin anfing zu blinken. Hallo, Ryder! Hallo, Everest! Wir brauchen dich und Jake, das Schneemobil und euren Schlitten, um ein paar Rehe vom Eis zu holen. Bei Schnee und Eis ist doch klar, bin ich da! Dann treffen wir uns in der Bucht. Bis gleich! Alles klar! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder lief zu der Stange hinüber, die durch ein Loch im Boden direkt hinunter zu den Garagen führte, und rutschte sie hinunter. Zuma nahm lieber die Rutsche in der anderen Ecke des Raumes. Auch die reichte bis ins Erdgeschoss und der kleine Labrador landete geradewegs im Luftkissenboot. Zur selben Zeit machte auch Everest ihr Schneemobil startbereit. Schnell waren sie und Jake unterwegs. Und auch Ryder und Zuma machten sich auf den Weg in die Bucht. Schneequad! Kurz bevor es aufs Eis ging, fuhr Ryder die Kufen aus. So kam er mit seinem Quad nicht ins Rutschen. Everest und Jake erwarteten die beiden bereits und gemeinsam fuhren sie hinaus in die vereiste Abenteuerbucht. Zuma, wir beide helfen dem Weibchen. Everest und Jake kümmern sich um das Männchen. Die beiden Rehe lagen hilflos am Boden, als die Freunde sich ihnen näherten. Wir fahren etwas langsamer, damit wir sie nicht erschrecken. Ja, gut, das machen wir. Alles klar, mein Freund. Die Freunde fuhren so dicht an die Rehe heran wie möglich. Die sehen echt müde aus. Zuma und Ryder hielten neben dem Weibchen. Wenn ich es mit Möhren ablenke, kannst du vielleicht den Rettungsring unter das Reh schieben. Eine gute Idee. Ryder hielt dem Reh zwei dicke Möhren vor die Nase und hielt sie so hoch, dass das Tier aufstehen musste. Es klappte und das Reh begann sofort zu fressen. Rettungsring! Zumindest hielt es sich so lange auf den Füßen, bis Zumas Rettungsring sich genau unter dem Reh befand. Dann rutschte es wieder aus, landete aber in dem Ring. Genauso wie geplant. Sehr gut, Zuma! Jetzt versuchten Jake und Everest bei dem Männchen ihr Glück. Schlitten! Der Schlitten, der mit einem Seil am Schneemobil befestigt war, rutschte über das Eis. Genau neben dem Hirsch kam er zum Stehen. Gut gemacht, Everest. Jetzt müssen wir ihn nur noch auf den Schlitten kriegen. Ja, und dabei hilft dir Jake. Natürlich. Und ihr werdet sehen, der Hirschlockruf klappt immer. Doch der Hirsch rührte sich nicht. Tja, diesmal hat es nicht geklappt. Vielleicht klappt es besser, wenn ich ein Rehkitz nachmache. Passt mal auf. Nun spitzte der Hirsch die Ohren. Ja, ich glaube, es funktioniert. Irgendwie schaffte er es, auf die Füße zu kommen, bis er über dem Schlitten wieder ausrutschte. Aber nun war er wenigstens da, wo er hin sollte. Juhu! Ja, das habt ihr gut gemacht. Ja, na los, gib mir die Pfote. Erleichtert klatschten Everest und Jake sich ab. Also, du und Zuma, ihr bringt die beiden auf sicheren Boden. Ich hol den Captain. Vorsichtig fuhr Zuma an und zog das Reh im Rettungsring langsam hinter sich her zum nahegelegenen Ufer. Everest und Jake taten dasselbe mit dem Hirsch auf dem Schlitten. Hä? Ryder wollte ebenfalls gerade losfahren, als er ein Geräusch hörte. Oh nein! Ganz oben auf der Insel stand ein Rehkitz. Es war noch sehr klein und zitterte. Das muss ihr Junges sein. Es sitzt ganz oben fest. Everest? Ja, Ryder? Du und Jake, ihr müsst noch mal ganz schnell herkommen. Ich habe eben noch ein Rehkitz oben auf der Insel entdeckt. Wir sind unterwegs. Everest und Jake fuhren sofort wieder hinaus in die Bucht. Zuma blieb bei dem Reh und dem Hirsch, die sehr froh waren, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Und während Ryder auf seine Freunde wartete, griff er rasch noch einmal nach seinem Pawpad. Marshall? Hier ist Ryder. Was gibt es, Ryder? Was brauchst du? Wir brauchen dich mit deiner Rettungsausrüstung in der Bucht. Ein Rehkitz braucht dringend Decken, was zu essen und es muss untersucht werden. Ich bin bereit, Ryder. Woo, woo, Rettungshund. Marshall, der mit den anderen Fellfreunden in der Zentrale gewartet hatte, lief sofort zur Rutsche und sauste sie hinunter. Dann machte er, dass er in die Bucht kam. Das Schneemobil mit Everest und Jake näherte sich nun wieder der Insel, neben der Ryder wartete und auf das Rehkitz zeigte. Es ist dort oben. Könnt ihr es mit dem Schlitten runterholen? Na klar, Ryder, ich bin doch ein Schlittenhund. Du hast die Richtigen angerufen. Na dann spann mich mal vor den Schlitten. Im Nu war alles bereit. Wurfhaken. Der Wurfhaken, der an einem Seil mit Everests Rucksack verbunden war, sauste durch die Luft und hakte sich unter einem dicken Felsen fest. Wurfhaken einholen. Nun spannte sich das Seil, wurde immer straffer und die Hündin konnte daran mühelos hinaufspazieren. Jetzt machte sich auch Jake fertig. Um da hochzukommen, muss ich wohl klettern. Er machte sich an den Aufstieg. Everest hatte die Spitze der Insel samt des Schlittens bereits erreicht. Keine Angst, Rehkitz. Wir wollen dir nur helfen. Warte mal, wo ist Jake? Dem fiel der Aufstieg nicht so leicht wie der kleinen Hündin. Brauchst du eine Pfote zur Hilfe? Ganz schön anstrengend. Nein, ich komm schon klar. Endlich war Jake oben. Du hast ja lange gebraucht. Oh je, das Kleine friert und es hat Angst. Wir bringen es nach Hause zu Mama und Papa. Vorsichtig ging Jake auf das Kitz zu und nahm es behutsam in die Arme. Dann setzte er es neben Everest auf den Schlitten. Alles klar, hast du Lust auf eine Schlittenfahrt? Jetzt sprang auch Jake auf den Schlitten, nahm Anlauf und schon ging es abwärts. Am Strand der Abenteuerbucht untersuchte Marshall inzwischen die zwei großen Rehe. Beide hatten dicke Decken auf dem Rücken, damit sie sich aufwärmen konnten. Mama Reh geht's gut. Sie muss sich einfach nur richtig satt essen. Genauso wie der Hirsch. Doch plötzlich wurden die Tiere unruhig. Ryder näherte sich dem Strand. Er hatte Captain Tollpatsch und Wally vom Eis geholt und neben ihm fuhr das Schneemobil. Das Rehkitz ist gesund. Es ist nur total durchgefroren. Na, dann wollen wir es mal aufwärmen. Schnell brachte Jake das Kitz ans Ufer und Marshall warf ihm eine Decke über. Es hat schon aufgehört zu zittern. Nun gab Ryder dem kleinen Reh eine Flasche mit Milch und es begann sofort zu saugen. Doch als es seine Eltern erblickte, hörte es auf zu trinken, warf die Decke ab und lief zu ihnen hinüber. Glücklich schmiegten sich die drei aneinander. Es freut sich, wieder bei seinen Eltern zu sein. Auch Captain Tollpatsch fühlte sich schon viel besser. Ah, das hat mir gefehlt. Eine Tasse von meinem heißen Kakao und meine... wo sind sie denn? Ha, gut schmeckenden getrockneten Tintenfischstücke. Es ist genug für alle da. Aber niemand schien darauf Appetit zu haben. Möchtest du auch nichts, Wally? Nein. Dann ist mehr für mich da. Aber der getrocknete Tintenfisch war gefroren. Captain Tollpatsch zerrte daran herum. Die schmecken super schmatzig gut. Doch auch Ryder hatte ein paar Leckerbissen in der Tasche. Seht mal, ich habe extra Hundeleckerli mitgebracht, weil ihr drei so gut geholfen habt. Ja, Leckerli! Everest, Marshall und Zuma ließen es sich schmecken. Aber was sollte nun aus den Rehen werden? Es wird Zeit, dass die Familie wieder zurück in ihren Wald kommt. Jake spannte Everest vor den Schlitten, legte darauf jede Menge Möhren, sprang dann auf und los ging's. So lockte er die Rehe immer weiter weg vom Eis und hinauf in den verschneiten Wald. Und die anderen Fellfreunde? Die rutschten vergnügt auf der zugefrorenen Abenteuerbucht herum und genossen jede Sekunde.